Erster König Sargon von Assyrien schickte seinen Heerführer Tartan. Tartan kam nach Astort. Er belagerte und eroberte die Stadt. Zweiter, zu dieser Zeit sprach Gott zu Jesaja. Gott sagte, zieh dein Gewand aus und deine Schuhe. Jesaja tat das. Er ging ohne Obergewand und barfuß. Dritter, Gott sagte, mein Diener Jesaja geht ohne Obergewand und barfuß. Das ist ein Zeichen für Ägypten und Kusch. Dieses Zeichen gilt für 3 Jahre. Vierter, der König von Assyrien wird Ägypter und Kuschiter gefangen nehmen. Er wird junge und alte Menschen wegführen. Sie werden ohne Obergewand und barfuß gehen. Ihr Gesäß wird entblößt sein. Das wird Ägypten beschämen. Fünfter, die Menschen werden dann erschrocken sein. Sie werden auch enttäuscht sein über Kusch. Sie hatten auf Kusch gehofft. Sie waren stolz auf Ägypten. Sechster, die Menschen an der Küste werden an diesem Tag sagen, wir haben auf diese Länder gehofft. Wir sind zu ihnen geflohen, um Hilfe zu bekommen. Sie sollten uns vor dem König von Assyrien retten. Aber jetzt ist es ihnen schlecht ergangen. Wie können wir dann entkommen?